Ein nationaler wissenschaftlicher Kongress des Fischereiwesens fand am 16. und 17. Mai im Palast der Wissenschaft und Technologie in Pyongyang statt. Veranstalter war der Zentralvorstand des Generalverbandes der Wissenschaftler und Techniker Koreas. Mehr als 150 Wissenschaftler, Techniker, Lehrer und Forscher, also über 10 Einheiten wie der Kim Il-sung-Universität, der Pädagogischen Hochschule Kim Hyung-jik, der Hochschulen für Fischereiwesen Wonsan und Nampo, dem Institut für Fischereiwesen des Ministeriums für Fischereiwesen und der Fischereiverwaltung des Bezirkes Gangwon nahmen daran teil. Auf dem Kongress wurden in Sektionen Fischfang und Fischzucht über 140 wertvolle Dissertationen veröffentlicht. Es gab auch den Vortrag mit dem Thema über die Biofutter für Fischzucht. Am 17. Mai gab es Abschlussfeier.